Ich bin voll drauf. Ich werde Großes schaffen. Ich bin drauf. Okay. Aber ich brauche deine Hilfe. Bist du auch drauf? Du bist doch drauf, Butters. Ja, ich bin drauf. Los, sei voll drauf, Butters. Ich bin voll drauf. Ja, ja, das schaffen wir. Ich bin drauf. Ich bin voll drauf. Drauf. Okay.